Was bedeutete der Nationalsozialismus dem deutschen Volk? In einem im Nachrichtenmagazin Der Spiegel veröffentlichten Essay hat der Geschichtsforscher Götz Ali der Gestalt des wahrhaften Gottes einen ganz anderen als den uns mit Gewalt aufgenötigten Namen gegeben. Er hat die Tatsache wiederentdeckt, dass 95% der Deutschen, Zitat, den Nationalsozialismus nicht als System der Unfreiheit und des Terrors, sondern als Regime der sozialen Wärme, als eine Art Wohlfühldiktatur empfanden, Zitat Ende. Siehe Der Spiegel, Ausgabe 10, 2005, Seite 36. Ebenfalls Der Spiegel hatte in seiner Ausgabe Nummer 20 von 2003 auf Seite 47 berichtet, dass die Deutschen auch nach den grauenvollen Kriegsjahren 1943 bis 1945 noch immer nicht vom Nationalsozialismus in Anführungszeichen geheilt waren. Eine im Jahre 1948 veranstaltete Umfrage habe ergeben, dass etwa 57% der Deutschen noch im Jahre 1948 der Meinung gewesen seien, dass, Zitat, der Nationalsozialismus eine gute Idee gewesen sei, Zitat Ende. Es hat seitdem also eine Umkehrung des Bewusstseins stattgefunden. Die auf die erlebte Geschichte gegründete positive Einstellung des deutschen Volkes zum Nationalsozialismus ist unter den Bedingungen einer mit militärischer Gewalt aufgezwungenen Fremdherrschaft durch eine von der Erfahrung abgezogene Einflussnahme auf die Seele des deutschen Volkes, also mittels Propaganda, in ihr Gegenteil verkehrt worden. Der Kontrast kann schärfer nicht sein. Aber gerade ihre Perfektion in der Handhabung der Lüge wird der Judenherrschaft zum Verhängnis werden. Die Antwort auf die Frage, was der Nationalsozialismus für das deutsche Volk bedeutete, kann man nicht finden, wenn man nicht einen Blick auf den Versailler Vernichtungsfrieden wirft. John Maynard Keynes, der Theoretiker der bodenlosen Staatsverschuldung, der in Versailles als wirtschaftlicher Berater der britischen Verhandlungsdelegation wirkte, beurteilte in seinem Buch »Die wirtschaftlichen Folgen des Friedensvertrages« 1920 das Vorhaben der Siegermächte als, Zitat, »einen Versuch, Deutschland der Versklavung zuzuführen«, Zitat Ende. Das Versailler Diktat bezeichnete er als, Zitat, ein Gewebe von jesuitischen Auslegungen zur Bemäntelung von Ausraubungs- und Unterdrückungsabsichten. Zitat Ende. Ein nicht unbedeutender Staatsmann des vergangenen Jahrhunderts, Winston Churchill, beurteilte das Vorhaben der Feinde des Deutschen Reiches ähnlich. Er schrieb, Zitat, die wirtschaftlichen Bestimmungen des Versailler Vertrages waren so bösartig und töricht, dass sie offensichtlich jede Wirkung verloren. Deutschland wurde dazu verurteilt, unsinnig hohe Reparationen zu leisten. Die siegreichen Alliierten versichern nach wie vor, sie würden Deutschland ausquetschen, bis die Kerne krachen. Zitat Ende. Welch ein Verbrechen, dass sich dieses tüchtige Volk im Herzen Europas gegen seine Versklavung wehrte, seinem heilsgeschichtlichen Feind Widerstand leistete. Adolf Hitler, welch ein Teufel, der es damals wagte, aus Liebe zu seinem Volk die Dinge beim Namen zu nennen und das deutsche Volk gegen seinen Todfeind aufzurichten. Die Deutschen haben allen Grund, sich stets zu vergegenwärtigen, wer es ist, der den Überlebenskampf des deutschen Volkes in den Jahren 1933 bis 1945 als Verbrechen verunglimpft und den Führer in diesem Kampf, Adolf Hitler, dämonisiert. Sind es nicht die Feinde des Reiches, die das tun? Welch erbärmliche Existenzen sind jene, die in den eigenen vier Wänden die todbringenden Lügen der Feinde als die Wahrheit predigen und danach trachten, die Zweifler und Wahrheitssucher zu vernichten? Wer als Deutscher so handelt, ist Gehilfe der Völkermörder und zugleich ihr Opfer. Adolf Hitler und der Teufel. Von Atzmon, einem Juden, wird endlich die Feindschaft Adolf Hitlers, das heißt des deutschen Volkes, gegen das Judentum an die Stelle gesetzt, wo diese hingehört, als logische Konsequenz aus dem Wesen des Judentums. In der Gestalt Adolf Hitlers ist zum ersten Mal in der Geschichte jener Geist als gestaltende Kraft erschienen, den Karl Marx als die Notwendigkeit der wahren Emanzipation der Judenheit beschworen hat, die wesentlich die Emanzipation der Menschheit vom Judentum ist. Siehe Karl Marx zur Judenfrage, MIW, Band 1, Seite 372. Der Teufel ist aber jenes Ungeheuer, dem für jedes abgeschlagene Haupt 7 nachwachsen. Juda ist aus jeder Verfolgung gestärkt hervorgegangen. Judenverfolgung ist also schlimmer als ein Verbrechen. Sie ist ein Fehler. Das Schwert ist hier die falsche Waffe. Da aber mit dem Teufel kein moralisches Verhältnis besteht, ist die Wahl der Waffen gegen ihn keine Frage der Moral. Die Judenheit hat kein Recht, sich zu beschweren, aber einen Anspruch darauf, von uns befreit zu werden, indem wir uns gegen Jahwe auflehnen. Siehe 1. Buch Mose, Kapitel 27, Vers 40. Sie hat diesen Anspruch, weil sie Satan ist, um unseretwillen. Siehe Paulus, der Brief an die Römer, Kapitel 11, Vers 29. Aber das kann nicht heißen, dass wir uns auf ein Streitgespräch mit Satan über Adolf Hitler einlassen sollten. Welches Zeugnis würde ich mir wohl selbst ausstellen, wollte ich die Aussagen des Vaters der Lüge, siehe Johannes 8, 44, über unser Volk ernst nehmen. Zumal es darum geht, Satan den Garaus zu machen, um auch die Judenheit zu retten. Siehe Paulus, der Brief an die Römer, Kapitel 11, Verse 25 bis 27. Der sich in den Kriegszielen der unter jüdischem Einfluss stehenden Westmächte ausdrückende Satanismus ist nur dann in vollem Umfang zu erfassen, wenn der Nebelvorhang der feindlichen Gräuelpropaganda zerrissen und so die Sicht auf das Deutschland unter nationalsozialistischer Führung frei wird, wie es sachkundige Beobachter wahrgenommen haben. Wie aber sahen führende Staatsmänner Europas und maßgebliche Persönlichkeiten der Feindmacht Großbritannien das Dritte Reich mit seinem Führer und Reichskanzler Adolf Hitler? Der in Großbritannien lebende Jude Sefton Delmer berichtete nach seiner Deutschlandreise im Jahre 1936 über seine Eindrücke, Zitat: Deutschland war im Jahre 1936 ein blühendes, glückliches Land. Auf seinem Antlitz lag das Strahlen einer verliebten Frau. Und die Deutschen waren verliebt, verliebt in Hitler. Sie beteten seine feste, rücksichtslose Herrschaft an. Und sie hatten allen Grund zur Dankbarkeit. Hitler hatte die Arbeitslosigkeit bezwungen und ihnen eine neue wirtschaftliche Blüte gebracht. Er hatte seinen Deutschen ein neues Bewusstsein ihrer nationalen Kraft und ihrer nationalen Aufgabe vermittelt. Zitat Ende. Zitiert nach H. Schröcke, Kriegsursachen und Kriegsschuld, Verlag für ganzheitliche Forschung, Husum 2002, Seite 83. Im Zweiten Weltkrieg wurde Delmer Chef der britischen Gräuelpropaganda gegen das Deutsche Reich und in dieser Eigenschaft der satanische Verleumder des deutschen Volkes. Ein Jahr vorher, 1935, hatte der ehemalige britische Kriegsminister von 1912 bis 1914, John Edward Bernard Seely, erster Baron Mottistone, inkognito das Deutsche Reich bereist, um sich selbst ein Bild von den erstaunlichen Entwicklungen im Herzen Europas zu machen. Das Resultat der Inspektionsreise fasste er in seinem Buch Mayflower Seeks the Truth 1935 wie folgt zusammen. Zitat: Wir haben viel zu lernen von den regen Deutschen, die sich jetzt in dem Entschluss zusammengefunden haben, Arbeit zu schaffen und auch ihren ärmsten Volksgenossen ein besseres Dasein und bessere Zukunftsaussichten zu geben. Der Bolschewismus ist aus Deutschland verbannt, aber die Reaktion und der Schlendrian sind ebenfalls verbannt. Was in Deutschland erreicht worden ist, können wir in England auch und sogar besser leisten. Es wird Zeit, dass wir an die Arbeit gehen. Zitat Ende. Auf der Suche nach der Wahrheit, Deutsche Verlagsanstalt Berlin 1937. In diese Reihe der zeitgeschichtlichen Zeugnisse über Deutschland gehört auch die Einschätzung, die der Eigentümer der größten britischen Tageszeitung Daily Mail, Lord Rothermere, in seiner Zeitung bezüglich des Deutschen Reiches unter Adolf Hitler verbreitete. Zitat: Der Glaube lässt Wunder Wirklichkeit werden. Die Deutschen fanden sich hin zu einem neuen und wirkenden Glauben. Er hat Deutschland eine neue Seele verschafft. Die vergangenen 2 Jahre haben eine politische Entwicklung reifen lassen, so tiefgehend und so weitreichend wie die große Französische Revolution. Ein Wandel solcher Art im Wesen eines Volkes, was dessen innere Zustände, was die außenpolitische Geltung der Nation angeht, ist noch niemals in der Geschichte innerhalb eines so kurzen Zeitraumes erreicht worden. Deutschland ist das neue Sparta. Der gleiche Geist völkischer Zucht und die gleiche Selbsthingabe, welche ein paar tausend Bewohner eines kleinen griechischen Stadtstaates den dauernden Rang in der Geschichte verschafften, werden von 67 Millionen Menschen wiederum zur Schau getragen, die in mancher Hinsicht das klügste, das fleißigste, am meisten hochgesinnte und rüstigste Volk der Welt ausmachen. Zitat Ende. Lloyd George, britischer Premierminister im Kriegsjahr 1916, schrieb über seine Eindrücke, die er während einer offiziellen Reise im Deutschen Reich gewonnen hatte, im Daily Express vom 17. September 1936, Zitat: Ich habe nun den berühmten deutschen Führer gesehen und ebenso etwas von dem großen Wandel, den er bewirkt hat. Was immer man von seinen Methoden denken mag, und es sind fraglos nicht solche eines parlamentarischen Landes, es steht außer Zweifel, dass er eine wunderbare Verwandlung im Geist des Volkes vollbracht hat, in ihrer Haltung zueinander und in ihrem sozialen und wirtschaftlichen Erscheinungsbild. Er hat zu Recht in Nürnberg geltend gemacht, dass seine Bewegung in 4 Jahren ein neues Deutschland geschaffen habe. Es ist nicht das Deutschland des ersten Jahrzehnts, das dem Zusammenbruch im Kriege folgte, deprimiert und niedergebeugt mit einem Gefühl der Sorge und des Unvermögens. Es ist jetzt voller Hoffnung und Zuversicht und erfüllt mit einem erneuerten Gefühl der Entschlossenheit, sein eigenes Leben ohne Einmischung von außen zu führen. Zum ersten Male seit dem Kriege ist da ein allgemeines Gefühl der Sicherheit. Die Menschen sind heiterer. Es ist da im ganzen Land ein allgemeiner Frohsinn spürbar. Es ist ein glücklicheres Deutschland. Ich habe es überall gesehen und Landsleute, die ich während meiner Reise getroffen habe und die Deutschland gut kennen, waren von dem Wandel tief beeindruckt. Ein Mann hat dieses Wunder vollbracht. Er ist ein geborener Führer der Menschen, eine magnetische und dynamische Persönlichkeit mit einer aufrichtigen Absicht, einem resoluten Willen und einem furchtlosen Herzen. Er ist nicht nur dem Namen nach, sondern tatsächlich der nationale Führer. Er hat sie abgesichert gegen die sie umgebenden Feinde. Er schützt sie auch gegen die Schrecken des Hungertodes, welcher eine der schlimmsten Erinnerungen an die letzten Kriegsjahre und die ersten Jahre des Friedens ist. Über 700.000 sind in jenen finsteren Jahren verhungert. Man kann die Auswirkungen davon noch an den Körpern derjenigen erkennen, die in diese traurige Welt hineingeboren worden sind. Die Tatsache, dass Hitler sein Land gerettet hat aus der Angst, dass sich die Zeiten der Verzweiflung, der Not und der Erniedrigung wiederholen könnten, hat ihm im modernen Deutschland eine unangefochtene Autorität verschafft. An seiner Popularität, speziell unter der Jugend Deutschlands, besteht nicht der geringste Zweifel. Die Älteren vertrauen ihm, die Jungen vergöttern ihn. Es ist nicht nur die Bewunderung, die einem populären Führer zuteil wird. Es ist die Anbetung eines nationalen Heroen, der sein Land aus äußerster Verzagtheit und Entwürdigung gerettet hat. Jenen, die nicht selbst gesehen und gefühlt haben, in welcher Art und Weise Hitler das Herz und den Geist Deutschlands bestimmt, mag diese Beschreibung übertrieben erscheinen. Aber es ist die reine Wahrheit. Dieses große Volk wird besser arbeiten, mehr opfern und, wenn nötig, mit größerer Entschlossenheit kämpfen, einfach weil Hitler das von ihnen fordert. Jene, die diesen zentralen Punkt nicht verstehen, können die gegenwärtigen Möglichkeiten des modernen Deutschland nicht richtig einschätzen. Dieser Eindruck wiegt mehr als alles andere, das ich während meines kurzen Besuches im neuen Deutschland gesehen habe. Da war eine Atmosphäre der Wiederbelebung. Sie hatte einen außerordentlichen Einfluss bei der Einigung der Nation. Katholiken und Protestanten, Preußen und Bayern, Unternehmer und Arbeiter, Reich und Arm sind zu einem Volk zusammengefügt. Religiöse, regionale und Klassenunterschiede zerteilen nicht länger die Nation. Es ist da eine Leidenschaft zur Einheit, geboren aus schierer Notwendigkeit. Überall fand ich eine wilde und kompromisslose Feindschaft gegenüber dem russischen Bolschewismus, gepaart mit einer echten Bewunderung für das britische Volk und einem tief empfundenen Wunsch nach einem besseren und freundlichen Verständnis durch dieses. Die Deutschen haben sich wirklich entschieden, nie wieder mit uns zu streiten, noch haben sie irgendwelche rachsüchtigen Gefühle gegenüber den Franzosen. Sie haben ganz und gar sich jeden Gedanken an eine Rückgabe von Elsaß-Lothringen aus dem Kopf geschlagen. Aber es gibt einen wirklichen Hass gegen und Angst vor dem russischen Bolschewismus, und unglücklicherweise nimmt er an Intensität zu. Beides ist die treibende Kraft hinter ihrer Außen- und Militärpolitik. Ihre privaten und öffentlichen Gespräche sind voll davon. Wo immer man geht, man braucht nicht lange darauf zu warten, das Wort Bolschewismus zu vernehmen, und mit ermüdender Regelmäßigkeit kehrt es immer und immer wieder. Ihre Blicke sind nach Osten gerichtet, als erwarteten sie gespannt die Ankunft des Strafgerichts Gottes. Darauf bereiten sie sich mit deutscher Gründlichkeit vor. Diese Furcht ist nicht aufgesetzt. Hoch und niedrig sind sie überzeugt, dass da aller Grund zur Besorgnis besteht. Die große Armee, die in den vergangenen Jahren in Russland aufgebaut worden ist, versetzt sie in Angst und Schrecken. Eine außergewöhnlich wilde antideutsche Schmähkampagne in den offiziellen russischen Zeitungen, verstärkt durch den offiziellen russischen Rundfunk, hat in Deutschland den Argwohn wiederbelebt, dass die sowjetische Regierung Unheil plant. Zitat Ende. Der britische Politiker und spätere Kriegspremierminister Winston Churchill schrieb im September 1937 über Hitler, Zitat, während sich alle diese furchtbaren Umwälzungen in Europa von 1919 bis 1932, Anmerkung des Herausgebers, vollzogen, führte der gefreite Hitler seinen langen, geduldigen Kampf um das deutsche Herz. 15 Jahre nach diesem Entschluss, Deutschland zu rehabilitieren, ist es ihm gelungen, Deutschland wieder die machtvollste Position in Europa zu geben. Und er hat nicht nur die Position seines Landes wiederhergestellt, sondern er hat gerade in sehr großem Umfang die Folgen des Krieges in ihr Gegenteil verwandelt. Was immer man sonst über diese Großtaten denken mag, sie gehören mit Gewissheit zu den bemerkenswertesten der gesamten Weltgeschichte. Zitat Ende. Churchill ließ im November 1935 im Strand Magazine den Aufsatz »Die Wahrheit über Hitler« erscheinen. Darin heißt es unter anderem, Zitat, »Die Geschichte dieses Kampfes kann nicht gelesen werden ohne Bewunderung für den Mut, die Aufrichtigkeit und die Kraft der Persönlichkeit, die ihn dazu befähigten, herauszufordern, zu trotzen, zu überwältigen und zu versöhnen, jedenfalls sich durchzusetzen gegenüber allen Autoritäten, die seinen Weg versperrten. Er und die immer wachsenden Scharen derer, die sich ihm anschlossen, zeigten in ihrem patriotischen Feuer und ihrer Vaterlandsliebe, dass es nichts gab, was sie nicht zu tun oder zu wagen bereit wären, kein Opfer von Leben, Gesundheit, Freiheit, das sie nicht selbst bringen oder ihren Gegnern auferlegen würden. Zitat Ende. Am 4. Oktober 1938, 4 Tage nach Unterzeichnung des Münchner Abkommens, äußerte Churchill, Zitat, »Unsere Führung muss wenigstens ein Stück vom Geist jenes deutschen Gefreiten haben, der, als alles um ihn in Trümmer gefallen war, als Deutschland für alle Zukunft in Chaos versunken schien, nicht zögerte, gegen die gewaltige Schlachtenreihe der siegreichen Nationen zu ziehen. Zitat Ende. Fußnote: Alle Zitate sind dem Werk von Hans Grimm, Warum, Woher, Aber Wohin, 1954, Seite 147 fortfolgend entnommen. Ende der Fußnote. Übermut der Verzweiflung. Die Holocaustkirche. Die Judenheit ist sich ihrer Lügen bewusst. Sie weiß auch, dass diese ihre Achillesferse sind. Dieses Fundament ihrer Herrschaft gerät ins Wanken und zerbricht, wenn die Völker sich gegen die Lügen erheben. Gegen diesen Aufstand ist die Judenheit machtlos. Genau das ist ihr im Esau-Segen auch angesagt. Siehe 1. Buch Mose, Kapitel 27, Vers 40. Wenn du dich auflehnst, dann wirst du sein Joch abschütteln von deinem Nacken. Die Unverschämtheit, mit der sie zum Schutz ihres Lügengebäudes weltweit einen Feldzug gegen die grundlegenden politischen Freiheitsrechte führt, ist Ausdruck ihrer Verzweiflung. In Der wandernde Wehr legt Atzmon nach seiner eher beiläufigen Äußerung in Bochum jetzt zu diesem Thema eine religionsphilosophische Studie vor, die im Zusammenhang mit der allgemeinen Zielrichtung seines Buches die Holocaustkirche in das Zentrum der Judaismusdiskussion rücken wird. Seine Thesen stellen eine Auffrischung der Beurteilung des Judaismus als Satanskult dar, versetzen diesen in die Gegenwart der Politik des Staates Israel. Atzmon ist in diesem Bereich beeinflusst von dem jüdischen Gelehrten Jeschajahu Leibowitz, der von Uri Avneri wie folgt zitiert wird. Zitat: Die jüdische Religion starb vor 200 Jahren. Jetzt gibt es nichts mehr, was die Juden in der ganzen Welt eint, außer dem Holocaust. Zitat Ende. Aus Uri Avneri. Was erinnern, wie erinnern. 19.03.2005. Professor Jeschajahu Leibowitz, ein in Lettland geborener und an der Hebräischen Universität wirkender Philosoph, war wahrscheinlich der Erste, der die Behauptung aufstellte, dass der Holocaust die neue jüdische Religion geworden ist. Wegen des besonderen Gewichts der Atzmonschen Ausführungen seien diese hier ausführlich wiedergegeben. Zitat: Diese neue jüdische Religion predigt Rache. Sie könnte gut die finsterste, dem Menschen bekannte Religion sein, denn im Namen jüdischen Leidens erteilt sie Lizenzen zum Töten, zum Plattmachen, mit Atomwaffen anzugreifen, zu vernichten, zu plündern und ethnisch zu säubern. Sie hat Rache zu einem akzeptablen westlichen Wert gemacht. Kritiker des Konzepts Holocaust-Religion haben vorgebracht, dass, obgleich die Verehrung des Holocaust viele für eine organisierte Religion typische Merkmale aufweist, sie keine externe Gottheit installiert hat, die anzubeten wäre. Ich könnte dem nicht entschiedener widersprechen. Die Holocaust-Religion verkörpert das Wesen der liberal-demokratischen Weltanschauung. Sie bietet eine neue Form von Verehrung und Anbetung, indem sie Selbstliebe zu einem dogmatischen Glaubenssatz machte, bei dem der praktizierende Gläubige sich selbst anbetet. In dieser neuen Religion ist es anstelle des alten Jehova der Jude, den die Juden anbeten. Ein tapferer und geistreicher Überlebender des ultimativen Genozids, der sich aus der Asche erhob und in einen Neubeginn hineinschritt. Die Holocaust-Religion signalisiert gewissermaßen die endgültige jüdische Verabschiedung vom Monotheismus, denn jeder Jude ist potenziell ein kleiner Gott bzw. eine kleine Göttin. Fußnote: Siehe Talmud Sanhedrin, Folio 58b, Zitat: Wenn jemand einen Israeliten ohrfeigt, so ist es ebenso, als hätte er die Gottheit geohrfeigt. Zitat Ende. Ende der Fußnote. Abbey Foxman ist der Gott des Kampfes gegen die Diffamierung. Alan Greenspan der Gott der guten Wirtschaft. Milton Friedman ist der Gott der freien Märkte. Lord Goldsmith der Gott des grünen Lichts. Lord Levy der Gott des Spendensammelns. Und Paul Wolfowitz der Gott des moralischen Interventionismus. AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, amerikanisch-israelischer Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten, ist der amerikanische Olymp wohin in den USA gewählte Sterbliche kommen, um dort um Gnade und Vergebung für die Sünde Goyim zu sein, sowie um ein bisschen Bargeld zu betteln. Die Holocaust-Religion ist das Abschluss- und Endstadium der jüdischen Dialektik. Sie ist das Ende der jüdischen Geschichte, denn sie ist die tiefste und ernsthafteste Form von Selbstliebe. Es wird kein abstrakter Gott mehr benötigt, der die Juden zum auserwählten Volk beruft. In der Holocaust-Religion übergehen die Juden diesen göttlichen Mittler und erwählen einfach sich selbst. Jüdische Identitätspolitik transzendiert die Idee der Geschichte. Gott ist nur noch Zeremonienmeister. Der neue jüdische Glaube, das heißt der Jude, kann nicht irgendwelchen menschlichen Zufälligkeiten unterliegen. Deshalb wird die Holocaust-Religion von Gesetzen geschützt, während jede andere historische Narrative von Historikern, Intellektuellen und jedem anderen offen diskutiert wird. Der Holocaust aber installiert sich selbst als ewige Wahrheit, die einen kritischen Diskurs transzendiert. Zitat Ende. Der wandernde Wehr, Seite 182, fortfolgend. Die Holocaust-Religion erweist sich überraschenderweise als die ultimative Gestalt des Satanskultes, der jetzt zum Gegenstand der Ausrottung wird. An diesem heilsgeschichtlichen Ort ist Gilad Atzmon zur Stelle. Es ist insbesondere dieser Umstand, der mir Vertrauen zu ihm einflößt und meine Kritik an einzelnen seiner Aussagen relativiert. Genau an diesem Extrempunkt beginnen die Völker, das Joch Jakobs abzuwerfen. So sehr sich das Judentum, teilweise mit Erfolg, bemüht, den Staaten weltweit, die in Deutschland unter Federführung des verstorbenen Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, Ignaz Bubis, entwickelte Gesetzgebung zum Schutz der Holocaust-Religion aufzuzwingen, reicht seine Kraft nicht mehr aus, die einsetzende Gegensteuerung durch den Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen und nationale Verfassungsgerichte zu verhindern. Besagter Ausschuss hat sich auf seiner 102. Sitzung vom 11. bis 29. Juli 2012 in Genf mit seiner Allgemeinen Anerkennung Nummer 34 zu Artikel 19 der UN-Menschenrechtskonvention Freiheiten der Meinung und Rede an die Spitze dieser Bewegung gesetzt. Unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die französische Lex Forisson hat er zu Nummer 49 als verbindliche Auslegung der Konvention ausgesprochen, Zitat, Gesetze, die zum Ausdruck gebrachte Meinungen über historische Tatsachen unter Strafe stellen, sind unvereinbar mit den Verpflichtungen, die der Pakt den Vertragsstaaten in Bezug auf Achtung der Meinungs- und Meinungsäußerungsfreiheit auferlegt, Zitat Ende. Vermutlich wird es noch einige Zeit dauern, bis sich diese Auslegung in der Justizpraxis der einzelnen Staaten durchsetzt, aber der Trend wird sich nicht mehr umkehren lassen. In der Bundesrepublik Deutschland hat das sogenannte Bundesverfassungsgericht mit seinem Wunsiedelbeschluss vom 4. November 2009, 1 BVR 2150-08, die entsprechende Landmarke gesetzt. Schluss. Gereinigt von den Spuren der jüdischen Lügen wird der deutsche Volksgeist in neuem Glanze erstrahlen. Von den Schlacken der jüdischen Denkgewohnheiten befreit, wird er erneut in das Weltgeschehen eingreifen und den Völkern mit der unwiderstehlichen Kraft der Vernunft aufzeigen, dass die Idee des Nationalsozialismus der Weg der Rettung aus der judaisierten Welt ist. Das Deutschtum ist aus seiner geistigen Substanz heraus der Welt als der Erscheinung Gottes zugetan. In deren offensichtlichen Missständen erkennt der Deutsche die Herausforderung, diese zu beseitigen. Sein Begriff der Gottgefälligkeit ist dem des Judentums diametral entgegen. Zitat: Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, 32. Habt Mut zu kämpfen, habt Mut zu siegen. Ende. Das 13. Kapitel Strafverfolgung des politischen Gefangenen Horst Mahler dokumentiert die Justizposse, die die Bundesrepublik Deutschland wegen dieses Buches in Gang gesetzt hat, mit dem Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Cottbus vom 29.05.2013, den ich hier verlese. Amtsgericht Cottbus, Beschluss in dem Ermittlungsverfahren gegen Horst Werner Dieter Mahler, derzeit aufhältig JVA Brandenburg-Havel, wegen des Verdachts der Volksverhetzung, Vergehen gemäß § 130 Absatz 1 Nummer 2, Absatz 2 Nummer 1a, Absatz 3 und 5 StGB, hat das Amtsgericht Cottbus durch den Richter am Amtsgericht Höher am 29.05.2013 beschlossen, erstens, die Durchsuchung der persönlichen Habe des Beschuldigten sowie der von ihm genutzten Hafträume in der JVA Brandenburg-Havel und seiner Person wird gemäß § 102, 105, 162 Absatz 1 Satz 1 StPO angeordnet. Zweitens, gemäß § 94, 98 StPO wird die Beschlagnahme des Apple-Computers iMac 12.1, Angabe der Seriennummer, sowie des JVA-eigenen PC Fujitsu Siemens, Angabe der Seriennummer, angeordnet. Der Beschuldigte steht im Verdacht, im offenen Vollzug sowie im Haftraum in der JVA Brandenburg in der Zeit vom 7.11.2012 bis zum 26.03.2013 mittels der vorgenannten Rechner und Datenträger das Werk »Das Ende der Wanderschaft – Gedanken über Gilad Atzmon und die Judenheit« verfasst und in Dateiform an eine bislang unbekannte Person zu dem Zwecke der Veröffentlichung im Internet weitergegeben zu haben. Das Werk ist mittlerweile, wie vom Beschuldigten beabsichtigt, im Internet über verschiedene Webseiten für jedermann abrufbar, unter anderem über die Webseiten www.scribd.com und www.anti-antifa-blk.weebly.com. In dem Werk verunglimpft der Beschuldigte die Judenheit und den jüdischen Glauben als teuflisch. Jahwe sei Satan und in seiner Widerwärtigkeit das Gegenstück Gottes und allen Lebendigen. Die nach Auslöschung allen Lebendigen strebende Judenheit sei allen übrigen Völkern feindlich gesonnen und werde deshalb weltweit von allen Völkern zu Recht verachtet und gehasst. Das Streben der Judenheit nach der Weltherrschaft erfolge mittels eines ausbeuterischen Kapitalismus und einer verbrecherischen Hochfinanz sowie durch Anzettelung diverser Kriege, insbesondere der beiden Weltkriege. Der deutsche Nationalsozialismus sei ein Freiheitskampf des deutschen Volkes gewesen, Adolf Hitler dessen führender Freiheitskämpfer. Dieser habe lediglich verkannt, dass sich das Jüdische nicht physisch auslöschen lasse, sondern, weil das jüdische Gedankengut den Geist seiner Opfer infiltriere, nur durch Aufdeckung der angeblichen jüdischen Weltverschwörung und seiner angeblichen Lügen. Auch der Holocaust, in Klammern von ihm bezeichnet als Holocaustkirche und Holocaustreligion, sei nur eine jüdische Erfindung zur Erhaltung der jüdischen Macht. Abschließend ruft der Beschuldigte alle Deutschen ähnlich einem Kreuzzug zum Kampf gegen die Judenheit auf. Dem Beschuldigten standen im Tatzeitraum keine anderen Tatmittel als die oben näher bezeichneten Rechner und zwei nicht mehr auffindbare USB-Sticks zur Verfügung, sodass Grund zur Annahme besteht, dass sich die Datei zum Werk »Das Ende der Wanderschaft – Gedanken über Gilad Atzmon und die Judenheit« noch dort abgespeichert befinden. Es besteht Veranlassung zu der Vermutung, dass die Durchsuchung zum Auffinden von Beweismitteln führen wird, nämlich des Apple-Computers iMac 12.1 mit der Angabe der Seriennummer sowieso. Cottbus am 29.05.2013. Höher Richter am Amtsgericht, der hat nicht unterschrieben. Ausgefertigt Justizbeschäftigte Smaller, gezeichnet mit einer Paraffe, als Urkundsbeamte der Geschäftsstelle. Zitat Ende. Darauf reagierte Horst Mahler mit einer Strafanzeige gegen Unbekannt wegen des Verdachts der Verfolgung Unschuldiger, diversen Rechtsbeschwerden und Befangenheitsanträgen, die allesamt ignoriert oder abgelehnt wurden, um ein gerichtliches Endurteil in dieser Sache unbedingt zu vermeiden. Ich zitiere hier nochmal aus dem Vorwort: Mein Buch stellt die Justiz vor das Dilemma, entweder die religions- und geschichtsphilosophische Befassung mit dem Mosaismus bzw. mit dem Judentum anhand der heiligen Schriften der Judenheit für strafbar zu erklären und mich mit dieser Begründung wegen Volksverhetzung zu verurteilen, oder mit einem Freispruch den Weg freizumachen